weiten Horizont. Tausend Schiffe im Horizont. Der Sternenreiter, er weiß nicht weiter. Der Sternenreiter, er weiß nicht weiter. Der Sternenreiter, er Thank you.